Viele Tage und Nächte blieb Bastian beim bunten Tod zu Gast, und sie wurden Freunde. Manche Stunde in der Wüste verbrachten sie mit wilden Spielen. Bastian versteckte sich zwischen den Sanddünen, aber Grau Graman fand ihn immer. Sie liefen um die Wette, aber der Löwe war tausendmal schneller. Sie kämpften sogar zum Spaß miteinander. Sie rangen und balgten sich, und hier war Bastian ihm ebenbürtig. Obwohl es natürlich nur Spiel war, musste Grau Graman alle seine Kräfte anstrengen, um sich dem Jungen gewachsen zu zeigen. Keiner von beiden konnte den anderen besiegen. Einmal, nachdem sie so getobt hatten, setzte sich Bastian etwas außer Atem hin und fragte: »Kann ich nicht für immer bei dir bleiben?« »Nein, Herr.« »Warum nicht?« »Hier gibt es nur Leben und Tod, nur Perelin und Goab, aber keine Geschichte. Du musst deine Geschichte erleben. Du darfst nicht hier bleiben.« »Aber ich kann doch nicht fort. Die Wüste ist viel zu groß, als dass irgendjemand aus ihr hinaus könnte. Und du kannst mich nicht bringen, weil du die Wüste mit dir trägst.« »Die Wege Phantasiens kannst du nur durch deine Wünsche finden, und du kannst immer nur von einem Wunsch zum nächsten gehen. Was du nicht wünschst, ist für dich unerreichbar. Das bedeuten hier die Worte nah und fern, und es genügt auch nicht, nur von einem Ort fortgehen zu wollen. Du musst zu einem anderen hinstreben. Du musst dich von deinen Wünschen führen lassen.« »Aber ich wünsche mich doch gar nicht fort.« »Du wirst deinen nächsten Wunsch finden müssen.« »Und wenn ich ihn finde, wie werde ich dann von hier fortgehen können?« »Höre, es gibt in Phantasien einen Ort, der überall hinführt und von überall her erreicht werden kann. Dieser Ort wird der Tausend-Türen-Tempel genannt. Niemand hat ihn je von außen gesehen, denn er hat kein Äußeres. Sein Inneres aber besteht aus einem Irrgarten von Türen. Wer ihn kennenlernen will, der muss sich hineinwagen.« »Wie kann man das, wenn man sich ihm von außen gar nicht nähern kann?« jede Tür in ganz Phantasien, sogar eine ganz gewöhnliche Stall- oder Küchentür, ja sogar eine Schranktür, kann in einem bestimmten Augenblick zur Eingangspforte in den Tausend-Türen-Tempel werden. Ist der Augenblick vorüber, so ist sie wieder, was sie vorher war. Darum kann niemand je zum zweiten Mal durch dieselbe Tür gehen, und keine der tausend Türen führt dorthin zurück, wo man herkam. Es gibt keine Rückkehr.«